Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit K-Ho. Sputnik Heimspiel. Dein DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Jetzt mit K-Hole. Ja.

Sputnik Heimspiel. DJ-Set on Air. Jetzt mit K-Ho. Overdrive.

Sputnik Heimspiel. Jetzt mit K-Hole. Für tausende Party-Pieps auflegen? Schick dein Set an 21-4x-die-Null@mdr.de. Heimspiel. Thank you. Heimspiel. Dein DJ-Set on Air. Jetzt mit K-Ho. Conscious awakening.